im Leben könnte ich vergessen, wie es damals war. Aus der Freundschaft wurde Liebe mit der Zeit. Was gemeinsam wir erlebten, das war einfach wunderbar. Und wie sehr mir gefiel, das weiß ich heute. Ich geb zu, ich hab inzwischen an manch fremden Tisch genascht. Manches Lächeln lud am Wegesrand mich ein. Und ich weiß es, dass auch du manch fremdes Lied gesungen hast. Doch dein Blick, der sagt mir, dass wir uns verzeihen. Ich bin wieder da, ich steh vor dir. Ich glaube fast, ich träume. Ich bin wieder da und jeder Tag kam mir unendlich vor. Ich schau dich nur an. Und frag nicht lang, was zwischendurch geschah. Für mich gibt's nur eins, was heute zählt. Ich bin wieder da. Ja, ich weiß, es macht auch Spaß, wenn man durch fremde Gärten geht. Bunte Blumen blühen rund um diese Welt. Und ich pflück den schönsten Strauß, doch der verweckt, der Duft verweht. Und dann weiß ich erst, dass gar nichts mehr mich hält. Ärg ich mich, warum ich fortging, fällt mir keine Antwort ein. Jener Sturm, der auf mich treibt, der weiß wohl. Aus den vielen Fehlern, die man macht, erkennt man mit der Zeit, dass man dort, wo man zu Hause ist, bleiben soll. Ich bin wieder da. Ich steh vor dir und glaube fast, ich träume. Ich bin wieder da und jeder Tag kam mir unendlich vor. Ich schau dich nur an und frag nicht lang, was zwischendurch geschah. Für mich gibt's nur eins, was heute zählt. Ich bin wieder da.